ein deutsches Märchen. Die Geschichte von Atlanta. Es war einmal ein ziemlich dummer König, der dachte, dass nur Männer ein Königreich regieren könnten. Als ihm eine Tochter geboren wurde, wollte er sie nicht und ließ das Baby in den tiefsten Teil des Waldes bringen, wo man es ganz allein auf einen Stein legte. Zuerst spielte das Kind gerne mit den Blättern und dem Gras, das in der Umgebung wuchs. Aber bald bekam es Hunger und fing an zu weinen. Eine Bärenmutter hatte ihre Höhle in der Nähe, hörte sie und kam mit ihrem Jungen zu ihr. Oh, was für ein hübsches kleines Kind. Armes Ding, wer hat dich allein gelassen? Was für eine Sorte Bär ist das, Mutter? Ich habe noch nie so etwas gesehen. Schau dir ihre Pfoten an, die sind so seltsam. Nun, das liegt daran, dass sie ein menschlicher Bär ist, Liebling. Ich mag sie. Können wir sie bei uns behalten, Mutter? Oh, ja, wir können. Ich würde sie keine Minute länger im Wald alleine und hungrig liegen lassen. Wie werden wir sie nennen, Mutter? Wir nennen sie Atlanta. Also trug die Bärin Atlanta in ihre Höhle und kümmerte sich um sie wie eine Mutter. Kein anderes Tier im Wald griff das Kind an, denn alle hielten sie für eine der ihren. Bald wuchs Atlanta zu einer guten Spielgefährtin für den Bären und die anderen Tiere heran. Sie rannte mit den Geparden und lief schneller. Sie kletterte mit den Affen auf Bäume und war schneller oben. Sie jagte mit den Löwen und machte es besser. Atlanta war stark, furchtlos und klug. Eines Tages kam eine Gruppe von Reisenden durch den Wald. Oh, ich bin müde. Ich auch. Wie weit noch? Oh! Kind, was machst du denn alleine hier in diesem dichten Wald? Wir können nicht zulassen, dass sie hier bleibt. Wir müssen sie mitnehmen. Komm mit uns. Komm in unser Dorf und wohne bei uns. Atlanta verstand nicht ganz, was sie sagten, aber das war das erste Mal, dass sie Menschen sah. Und so war sie neugierig. Sie folgte ihnen bis hin zu ihrem Dorf. Komm, meine Frau wird sich so freuen, dich zu sehen. Ha! Maria, schau, wen wir im Wald getroffen haben. Ein kleines Mädchen? Was macht sie allein im Wald? Wie habt ihr sie gefunden? Ach, komm her, Schatz. Maria und John behandelten Atlanta, als wäre sie eine Art Engel. Und Atlanta lernte spannende Dinge im Dorf. Sie kehrte in den Wald zurück, aber besuchte auch das Dorf. Und es war, als hätte sie zwei Familien. Eine im Wald mit den Tieren und eine im Dorf mit John, Maria und den anderen Menschen. Die Jahre vergingen und Atlanta wuchs zu einem starken, mächtigen, schönen Mädchen heran. Sie war so klug und schnell wie niemand sonst. Lasst uns nun eine kurze Pause in der Geschichte von Atlanta einlegen und in ein anderes Land gehen. Ein Königreich, das einem sehr mächtigen und sehr edlen König namens Orneus gehörte. Eure Hoheit, in diesem Jahr haben wir eine reiche Ernte von Trauben und Weizen gehabt. Unsere Getreidespeicher sind voller Getreide und unsere Obstgärten voller Früchte. In diesem Jahr wird der Wohlstand unseres Königreichs 100-fach zunehmen. Es ist allein dem Segen der Engel und Geister der Natur zu verdanken, dass wir ein so reichhaltiges Jahr hatten. Lasst uns ein Dankesfest veranstalten. Gebt jeder Fee, jedem Engel und jedem Geist einen Platz. Jeder soll die besten Teile seiner Ernte bringen und ihn als Lohn und Dankbarkeit anbieten. Oh, Vater, das ist so eine schöne Idee. Ich werde alle Vorkehrungen persönlich anleiten. So kamen alle Bürger des Königreiches mit ihren Prinzen zusammen und organisierten ein wahrhaft großes Dankesfest auf den Feldern und in den Weinbergen. Sie bauten Altare für alle Feen, Engel und Geister. Einen Altar für Ceres, der den Leuten gezeigt hatte, wie man Getreide sät. Und einen für Bacchus, der ihnen von der Traube erzählt hatte. Und einen für Merkur mit den geflügelten Füßen, der in den Wolken wohnt, und einen für Athene, die Königin der Luft, und einen für den Wächter der Winde und einen für den Lichtspender und einen für den König des Meeres. Sie legten ihre besten Weintrauben und ihre feinsten Körner auf jeden der Altare. Schließlich machten sie ein Feuer und opferten alles den Flammen. Sie glaubten, dass der Rauch, der aufstieg, ihre Gaben bis zum Himmel tragen würde. Bitte nehmt unseren herzlichsten, demütigsten Dank für all eure Segen an. Klang von Trommeln. Hey! Yay! Yay! Yay! Alle Menschen des Königreichs gingen mit freudigen Herzen nach Hause und glaubten, dass sie an alle Feen, Engeln und Geistern gedacht hätten. Aber das hatten sie nicht. Die Menschen des Landes hatten die Fee Diana, die Hüterin des Waldes, vergessen. Und Diana war darüber nicht glücklich. Was für eine Beleidigung! Ist den Menschen nicht klar, dass es die Forst und Wälder sind, die ihnen Regen bringen, die Krume und die Fruchtbarkeit ihres Landes bewahren? Wie können sie es wagen, meine Wälder und deren Bewohner so zu beleidigen? Große Bewahrerin der Wälder, wie möchten Sie die Menschen bestrafen? Wir werden sie bestrafen und sie werden bezahlen. In dieser Nacht gingen die Bürger des Landes friedlich ins Bett. Sie ahnten nichts von dem Schrecken, das sie erwarteten. Was war das? Ich habe noch nie so ein schreckliches Geräusch gehört. Alle Dorfbewohner kamen mit Fackeln und Feuern aus ihren Häusern. Und dann sahen sie eine Kreatur, die schrecklicher war als alles, was sie je zuvor gesehen hatten. Sie versuchten, sie mit Fackeln zu erschrecken, aber das machte sie nur noch wütender. Sie rannte wild über die Felder, trampelte auf dem frisch geschnittenen Getreide herum und zerfetzte es. Sie wütete gnadenlos und zerstörte die Ernte. Die Dorfbewohner waren entsetzt. Sie gingen zum König. Eure Majestät! Eine schreckliche Kreatur verwüstet all unsere Felder und Obstgärten. Kreatur? Sie sieht aus wie ein Eber, aber das ist sie nicht. Die reiche Ernte, die wir dieses Jahr hatten, so viel davon ist zerstört. Wenn wir diese Kreatur nicht bald aufhalten, werden wir alles verlieren. Dabei waren die Feen und Engel und Geister doch so nett zu uns, Hoheit. Zum Dankfest, als wir Altäre für die Feen, Engel und Geister bauten, müssen wir jemanden vergessen haben. Der König ging die Liste der Geister, Feen und Engel durch. Wir haben die Hüterin des Waldes vergessen. Wir waren so besessen von unseren Feldern und Obstgärten, dass wir die Bedeutung der Wälder und Bäume und ihrer Bewohner vergaßen. Zweimal. Kein Wunder, dass sie uns bestraft. Richtet ein großes Fest aus zu Ehren der Fee Diana, die Hüterin des Waldes. Die Leute des Königreichs kamen zusammen, um der Hüterin des Waldes, Fee Diana, ihren Respekt zu erweisen. Doch als sie das zeremonielle Feuer entzündete, erschien der große Eber und trat es aus. Die Leute liefen schreiend und kreischend davon. Sogar der König und der Prinz waren entsetzt. Die Fee Diana erschien vor ihnen. Ich akzeptiere eure Entschuldigung. Aber ihr habt sie nur angeboten, weil eure kostbare Ernte zerstört wurde. Versucht, meinen Eber zu fangen. Wenn euer Volk in ständiger Angst lebt und nicht weiß, wie sie sich vor ihm schützen soll, werden sie den Wald und seine Kreaturen nie wieder missachten. Ich werde ausziehen, die Kreatur zu fangen. Nein, Vater. Das Dankfest lag in meiner Verantwortung. Ich werde gehen und die Kreatur fangen. Sehr gut. Aber du wirst es nicht allein schaffen. Du musst eine Gruppe der besten Jäger und Krieger bei dir haben. So wurden Botschaften im ganzen Königreich und sogar an Nachbarn verschickt, um dort die besten Jäger und Krieger um Hilfe zu bitten. Am vereinbarten Tag versammelten sich alle, um sich mit dem Prinzen zu treffen. Kann man sich das vorstellen? Ein Eber, dessen Haut vom Feuer nicht verbrannt wird und die Pfeile nicht durchbohren. Ein Eber, der fast die ganze Ernte dieses Königreichs vernichtet hat? Ich kann es kaum erwarten, die Kreatur zu jagen. Ich bin sicher, das ist alles sehr übertrieben. Warum sollte der König die Geschichte übertreiben und die besten Jäger und Krieger seines eigenen und anderen Königreiche rufen? Eine Frau, die über die Jagd spricht? Das ist seltsam. Vielleicht hast du dich ja verirrt. Hier versammeln sich wirklich nur Jäger und Krieger. Und genau deshalb bin ich hier. Suchst du einen Ehemann? Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, weißt du? Triff mich, nachdem ich den Eber gefangen habe. Wir werden das im Wald sehen. Oder habt ihr einfach zu viel Angst, dass ein Mädchen den kostbaren Eber fängt? Und das ärgert euch ein bisschen? Willkommen, meine Herren und meine Dame. Wir brauchen eure Hilfe. Wir werden euch nicht helfen, wenn auch sie mitkommt. Ja, wenn sie mitkommt, gehen wir alle nach Hause. In diesem Fall kann ich euch nicht zwingen zu bleiben. Wenn ihr nicht den Mut habt zu akzeptieren, dass eine Frau so stark ist wie ihr oder mehr, dann habt ihr auch nicht den Mut, euch dem mächtigen Eber zu stellen. Entscheidet ein für allemal, ob ihr bleibt oder geht. Die Jäger blieben und die Gruppe machte sich auf die Suche nach dem Eber. Sie sahen ihn in den Wald laufen. Wir werden ihn nicht töten. Alles, was wir tun müssen, ist, ihn zu fangen. Also taucht alle eure Pfeile hier hinein. Dadurch wird die Kreatur bewusstlos werden. Alle betraten den Wald. Sie kletterten auf die Bäume und versteckten sich hinter Felsen. Ein Jäger schoss einen Pfeil auf die Kreatur. Der Pfeil zerbrach, als er mit deren harten Haut in Berührung kam. Der Eber wurde so wütend, dass er den Baum herausriss, auf dem der Jäger war. Er wollte gerade den Jäger angreifen, als Atlanta auf seinen Kopf sprang und einen Speer in seine Seite bohrte. Und dabei so schnell und stark war, dass der Eber wankte. Der Prinz stürmte hinaus, schoss einen Pfeil in die Kreatur und der Eber wurde bewusstlos. Es wurde in einem Metallkäfig gesteckt, nachdem Atlanta seine Wunden mit Medizin behandelt hatte. Schau, dir wird es jetzt gut gehen. Vielleicht freut sich Fediana. Oh ja, ich freue mich. Es freut mich, dass ihr meinen Eber so viel Mitgefühl entgegengebracht habt. Und ich freue mich, dass Sie, Prinz, den Wert einer Frau sehen und sie nicht als schwach beurteilen, nur weil sie eine Dame ist. Ich segne dich, dass alle Gaben in dein Land zurückgebracht werden. Vielen Dank, große Hüterin des Waldes. Es tut uns so leid, dass wir sie nicht respektierten. Wir haben jetzt unsere Lektion gelernt. Nie wieder werden wir die Bedeutung von Wäldern, Bäumen und ihren Bewohnern in unserem Leben vergessen. Der König war glücklich und das ganze Land freute sich. Sie ehrten Atlanta ganz besonders, weil sie ihr Land gerettet hatte. Die ganze Nacht wurde gefeiert und getanzt. Du warst dort draußen sehr tapfer. Und du auch. Du hast den ersten wichtigen Schlag gesetzt. Ich muss bald zurück. Oh, wirklich? Aber kannst du nicht noch für ein paar Tage mehr bleiben? Ich... Bitte, ich würde dich wirklich gerne kennenlernen. Das heißt, wenn du nichts dagegen hast... Ich denke, ein paar Tage sind in Ordnung. Wir können gemeinsam die Wälder erkunden. Sicher. Es war eine Ehre, mit dir zu jagen. Ja, für mich auch.